被吹散了像泪，一旦拉不掉，翻了风景色，表面是新的，红地的为了翻了翻，艰难苦过三年，别再满头沙汗，天给头努拍那没能掏什么声，拍到也摔下在腿上，做点脚底，爱哭都爱说，推他都听，看破碎空音，泪在鼻中拉不掉的，也做翻嘛也别人应接纳的，谁嘛也期待，没穿上哈人，没上铁塔，我是累了，没事嘛，有人哭，给操蛋切切呢。Wieder mal Zeit, ich bin ein Boss und ein Boss schiebt reich. Wieder so weit, wieder der Preis, Junge, es ist schon wieder mal eins. Und die Politiker sagen, der Rapper ist schuld. Und ich stelle mir Fragen, was machen die Opfer am Pult? Wie sie jetzt von ihrem Namen labern, einen Schuss in deine Brust. Scheiß auf deine schwulen Namen, Punker, ihr Bauer, ihr traut, weil ich komme, um zu übernehmen. Und keiner wird es überleben. Das ist der Boss. Yeah. Ihr dreht euch nur im Kreis und ich geh meinen Weg allein. Ich bin ein Boss, Boss, Boss, komm! Und Bosse sterben reich. Ihr dreht euch nur im Kreis und ich geh meinen Weg allein. Ich bin ein Boss, Boss, Boss, komm! Und Bosse sterben reich. Yeah, ich beginne mit dem Boss, du Verräter. Es ist Bombenleger-Style, ich komm mit Attentätern in ein Viertel rein. Nee, der Steinleik, weil ich hätte ein Funkeln und ich bleib ein Stein. Harter Junge, weil ich puppe bis zur Abendzeit. Deine Gangs, fick deine Mans, schick deine Fans sind dunkel kommen, weil ich komme mit dem neuen Mercedes-Benz. Baggy Pants, you era caps, ihr seid Schwuchtel, nur ich schicke euch jetzt ins Sterbebett. Ich habe neue Trends gesetzt, komm. Yes, ich brauche eine Visa-Card, wie gesagt, dieser Boss kommt in die Charts und schaut Nicole Scherzinger. Guck, ich kenn mein Werdegang, bevor ihr alle wisst, wer ich bin. Ihr wollt wissen, wer ich bin. Der Grund, warum die anderen Huren unten sind, warum die anderen Hunde unten sind. Ich bin Beth, der Wolf ist hier mit dem Todesblick. Es ist vorbei für euch Kids, ich werde ganz oben sein. Cause the boss that's rich. Ihr dreht euch nur im Kreis und ich geh meinen Weg allein. Ich bin ein Boss, Boss, Boss, komm! Und Bosse sterben reich. Ihr dreht euch nur im Kreis und ich geh meinen Weg allein. Ich bin ein Boss, Boss, Boss, komm! Und Bosse sterben reich. Ihr dreht euch nur im Kreis und ich geh meinen Weg allein. Ich bin ein Boss, Boss, Boss, komm! Und Bosse sterben reich. Ihr dreht euch nur im Kreis und ich geh meinen Weg allein. Ich bin ein Boss, Boss, Boss, komm! Und Bosse sterben reich. Und Bosse sterben reich. Bosse sterben reich.